Delmer beschrieb die Aufgaben des Geheimsenders 1941 so. Unsere Hörer sollen das Gefühl haben, die privaten Sendungen einer Geheimorganisation mitzuhören, deren Mitglieder vermutlich wissen, welches Programm die Organisation hat. Was der Hörer von diesem Programm erfährt, entnimmt er den Nachrichten, die wir bringen. Er stellt fest, dass wir Antikommunisten sind, die Hitler früher für einen recht guten Mann gehalten und sogar an seiner Seite gekämpft haben, die aber jetzt empört sind über die Korruption, Gottlosigkeit, Profitgier, Postenjägerei, Selbstsucht, Klickenwirtschaft und das System, das die Partei über das Gesetz stellt. Der Detailreichtum der Sendungen, für den ein dichtes Netz von britischen Spionen, die Aussagen von Kriegsgefangenen und abgefangene Feldpostbriefe sorgten, garantierte ein hohes Maß an Authentizität. Sefton Delmer schrieb die Texte für die Sendungen, in denen der Chef nach einer kurzen Einleitung des Adjutanten seine Schimpfkanonaden startete, zumeist selbst. Die Rolle des Chefs konnte er nicht übernehmen, da seine Stimme aus den BBC-Sendungen zu bekannt war. Den Chef sprach Peter Seckelmann, ein Berliner Krimi-Autor, der 1938 nach England emigriert war. Sein Adjutant war der konservative Journalist Johannes Reinholz, beide assistiert von Frank Linder, der als Kaffeemakler in Bremen gearbeitet hatte. Im Deutschen Rundfunkarchiv haben sich zwei Aufnahmen erhalten. Nur eine davon ist so wenig gestört, dass sich der Text verstehen lässt. Sie stammt vom Juli 1943, als alliierte Truppen in Süditalien landeten. Achtung, Achtung! Ihr Gustav Siegfried I. Ihr Gustav Siegfried I. Es spricht der Chef. Generalmajor Paul Konrad, Kommandeur der Amateurdivision, hat soeben folgenden Tagesbefehl an die Einheiten seiner Division erlassen, die im schweren Ring vor Catania stehen. Soldaten der mir unterstellten Division Hermann Göring. Von eurem Einsatz vor Catania hängt die Verteidigung Siziliens und damit des ganzen italienischen Festlands ab. Ich habe deshalb dem Herrn Reichsmarschall durch Anschlag versprochen, dass Catania gehalten wird. Ich erwarte von jedem einzelnen meiner Soldaten Aushalten bis zum letzten Atemzug. Für Führer und Reich, Heil Hitler, gezeichnet Konrad, Generalmajor. Dieser Tagesbefehl wurde von Generalmajor Paul Konrad persönlich aufgesetzt und unterzeichnet. Aber nicht in Catania, auch nicht in irgendeinem anderen Ort auf Sizilien, auch nicht irgendwo auf dem italienischen Festland, sondern in Berlin. Ja, in Berlin. Der Herr Kommune-General Paul Konrad, der Kommandeur der Hermann-Göring-Division, der von allen seinen Offizieren und Mannschaften erwartet, dass sie in Catania aushalten bis zum letzten Atemzug, der erwartet das in Berlin. Der Herr Kommune-General Paul Konrad mit TH am Ende, der Catania für die Verteidigung Siziliens und ganz Italiens für so wichtig hält, dass er dem Reichsmarschall feierlich durch Anschlag versprochen hat, Catania zu halten. Er hält Catania in Berlin. Genauso wie er Tunis an der Riviera gehalten hat. Genauso wie er den größten Teil der Hermann-Göring-Division in Afrika alleine vor die Hunde gehen ließ. Das Programm von Gustav Siegfried I. wurde nachts jeweils 7 Minuten, später 12 Minuten vor der vollen Stunde über mehrere Kurzwellensender ausgestrahlt. Es zielte auf ein kleinbürgerliches Publikum, auf NS-Funktionäre der unteren und mittleren Ebenen und auf Soldaten. Delmer trieb sein Spiel mit dem Entsetzen darüber, wie die höheren Nazi-Chargen in Saus und Braus lebten, wie sie verantwortungslos mit Menschenleben umgingen und wie sie immer nur ihre persönlichen Interessen im Blick hatten. So hieß es in der Sendung vom 24. September 1941, die vom deutschen Wehrmachtsführungsstab mitstenografiert wurde. Der Herr Major Burig, dieser Scheißdirektor des Zentralnachweisamtes für Kriegsverluste, Dem ist aufgefallen, dass Angehörige von Kameraden sehr oft Feldpostsendungen zurückkriegen mit dem Vermerk »darf nicht zugestellt werden«. Dieser Vermerk sagt den Leuten, was sie amtlich noch gar nicht wissen, nämlich, dass ihr Sohn, Mann oder Bruder nicht wiederkehren wird. Alle Bemühungen des Majors Burik, die Verlustlisten kleiner erscheinen zu lassen, gehen damit in den Arsch, wenn die Leute durch den Unbestellbarkeitsvermerk erfahren, wenn jemand von ihren Angehörigen gefallen oder verwundet ist. Was folgert dieser Sauhund von einem Major daraus? Kommt er vielleicht auf die Idee, was seine verdammte Pflicht und Schuldigkeit wäre, Angehörige von Verwundeten und Gefallenen schneller zu benachrichtigen? Nein, der Herr Major schlägt vor, in einer dringenden Eingabe an das Oberkommando den Feldpostverkehr zu beschränken und zu überwachen.